weg, du bist so wunderschön. Lasset uns mal sehen, lasset uns mal sehen. Nimm's Händchen weg, nimm's Händchen weg, ach tu es doch einmal. Das gibt Spaß auf jeden Fall. Sie an zu schreien und sie war nicht ein. sag dann zur Tür hinaus und sag dir nur, mein Mann, komm gleich nach Haus. Viele Mädchen gehen, sitzt wohl, und die haben krasse Beine und das Licht alleine, denn was dann kommt, ist so schön. Sitzt wohl, ach, es fällt dir so schwer, aus Hannover zu gehen, wenn die Hoffnung nicht mehr auf ein Wiedersehen. Lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, Marie und Marlene. Wer weiß, ob wir uns schöner sein. Leben bringt groß Freud, das wissen alle Leut. Und wer vom Lieben nichts versteht, am besten gleich nach Hause geht. Adieu, adieu, dann tut Scheiden gar nicht weh. Für die ganze Kompanie, ja, die kann's gebrauchen. Alle Mädchen sind schon da, alle Mädchen, alle. Karin, Frieda und Marie, Lotte, Elke und Sophie. Für die ganze Kompanie, Karin tut's beim Rauchen. Eine schöne Stadt, juppei di, juppei da, die so viel zu bieten hat, juppei di, hei da. Doch es geht hier jedermann zuerst mal auf die Reeperbahn, juppei di, juppei da, Hamburg ist für alle da, juppei di, juppei da, ist für alle da. Hamburg ist eine schöne Stadt, juppei di, juppei da, die so viel zu bieten hat, juppei di, hei da. Schöne Mädchen stehen hier rum, die sind nicht fürs